Cloud Eastwood calls. Item release. Liebe Hörerinnen, Hörer, Leserinnen, Leser, Beschäftigter jeder anderer Art und Angehörige jeden anderen Geschlechts. Und liebe Neger. Dr. Kurz! Das war eine rein historische Anmerkung, möchte ich anmerken. Ja. Nicht wahr? Ja, das hat doch der Bums-Präsident damals gesagt. Richtig. Und da ja jetzt so ein Buch rausgekommen ist von einem schwarzen Deutschen, der satirisch sich über Rassismus lustig macht und irgendeinen Trottelverlag sich nicht entblödet hat, ihm dafür einen Antipreis für Rassisten zu geben, geht der jetzt hin, der Autor, und nimmt den Preis an und lässt sich damit offiziell als Rassisten beschimpfen, was irgendwie lustig und traurig ist. Ich finde es hauptsächlich lustig. Aber auch traurig. Das stimmt. So, wir haben heute wieder ein buntes, wunderschönes, volles Programm für die werte Hörerschaft, die vermutlich aus zwei Menschen besteht. Ja, wie schnell doch die Woche wieder umgegangen ist. Oder auch die seit wir drei das, Wochen. Das nächste Kapitel provoziert haben. Ja, also wir haben auch fürs nächste Mal schon ein besonderes Schmankerl im Programm. Ja, dazu später mehr. Ist richtig. Aber heute haben wir hier ein Buch namens Abhandlung über die Natur und das kosmische Schloss von, kannst du den Namen aussprechen? Nein, aber ich kann ihn ablesen. Bediüzzaman Said Nursi. Ich habe das mal bekommen vor Jahren. Das ist so ein kleines Heftchen, DIN A6. Von Sözler Publications, nur falls ich jemand Wer kennt fragt. Das nicht? Aus dem Risale-i-Nur-Gesamtwerk. Ich habe das mal bekommen vor Jahren. Ich weiß nicht mal mehr, woher. Und ich hatte das ewig in der Schublade liegen, um mal darüber zu bloggen oder was dazu zu schreiben. Bin aber nicht mehr dazu gekommen. Und wie man gleich hören wird, ist es sehr, sehr schmerzhaft darin zu lesen. Und aus diesem Grund möchten wir diesen Schmerz mit der mittlerweile wahrscheinlich millionenköpfigen Hörerschaft teilen. Ich würde nicht den Klappentext durchlesen, denn der ist 1:1 aus der Einleitung abgeschrieben. Ja, das macht ja nichts. Nee, dann kannst du doch nachher die Einleitung lesen. Ist das wirklich abgeschrieben? Ja. Auch mit dem Ja am ja, Anfang? Ja, ja, ja. Also hier nach, das ist die Einleitung und hier Einführung und guck, da steht das. Ah ja, gut. Also dann denke man sich den Klappentext als gleich noch zu lesen. Das Ganze hat ohnehin nur, Moment, das ist etwas merkwürdig. Es geht erstmal bis Seite 43 und das ist nämlich das... Der 23. Blitz, nur falls sich jemand fragt. Also der Aufbau ist etwas... Verwirrend. Ja. Es geht also los mit dem 23. Blitz, nicht dem 22., auch nicht dem 24. Dann wird 43 Seiten insgesamt wacker geblitzt. Und dann kommt, beginnt mit Seite 3, das 11. Wort. Mhm. Und das geht dann wiederum ungefähr 20 Seiten und endet... Nicht. Recht abrupt. Wobei selbst diese Umschlagseite bedruckt ist. Nun ja, so viel zum Aufbau. Es handelt sich ein hier, Inhaltsverzeichnis gibt fehlt. Es, nicht. Es handelt sich hier eher um ein religiöses Werk, aber... Jein, es ist natürlich kein Originalwerk oder irgend sowas mäßiges, aber... Ich meine, Natur und kosmisches Schloss klingt auch schon sehr esoterisch. Ja, natürlich. Religion ist ja auch schiere, pure, reine Esoterik. Das ist richtig. Jedenfalls geht es, wie wir gleich sehen werden, auch um die Bekehrung von solchen unfalsch und mindergläubigen wie unser einem. zu denen man hier im Westen ja mit solchen Heftchen und nicht mit dem kraftvoll geschwungenen Schwerte sprechen muss. Noch. Hier auch eine Warnung zur Beachtung. Ein Nachdruck ist auch auszugsweise verboten und wird rechtlich verfolgt mit 2 Ausrufezeichen. Und auch dieser Satz ist durch das Copyright-Zeichen geschützt. Das heißt, auch diesen Satz dürften wir weder drucken noch aufführen. Ich nehme an, noch nicht einmal auf Ölbohrplattformen. Das stimmt. Und hier, das ist der Lichtverlag Grunewaldstraße. Ja, und wer an internationalem Kontakt interessiert ist, geht auf www.nurglobal.com. Ist besser. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Ich lese zunächst das Vorvorwort und den Hinweis. 23. Blitz. Du solltest jetzt so einen Soundeffekt machen eigentlich. Ja, ich gucke. Also wir müssen noch kurz warten, bis der Mann einen Soundeffekt gefunden hat. Aber ich mache jetzt nicht 23 Mal den Blitz. Nicht? Das wäre übertrieben. Ja. Was das hier wird, man weiß es nicht. Aber wir sparen ja nicht an Special Effects. Du könntest ja Flash Sound eingeben. Man kann ja immer zeigen, was einem gut geht. Ja, toll. Das ist irgendjemand, der ein Gewitter aufgenommen hat. Ja. Warum auch nicht? Okay, ich glaube, das wird nichts mehr. Fangen einfach mal an. Okay, also 23. Blitz. Wir hatten nicht damit gerechnet, dass es Adobe Flash heißt. Das ist nicht sehr klug gewesen. Abhandlung über die Natur. Obwohl dies eigentlich die 16. Anmerkung zum 17. Blitz wäre, und sie wegen ihrer wird sie wegen ihrer Bedeutung als 23. Blitz bezeichnet. Sie vernichtet die aus dem Naturalismus herauswachsende atheistische Philosophie, ohne ihr noch die Chance einer späteren Renaissance zu lassen. So zertrümmert sie den Grundstein des Unglaubens vollständig. Vollständig. Hinweis. Mit dieser Abhandlung wird anhand von 9 Unmöglichkeiten, die mindestens 90 Unmöglichkeiten beinhalten, dargelegt, in welchem Maße die Natur des Weges, den die Gottesleute unter den Naturalisten beschritten haben, unvernünftig und hässlich ist und in welchem Grade sie auf Aberglauben beruht. Weil aber die Unmöglichkeiten schon in anderen Abhandlungen teilweise dargelegt wurden, können wir hier einige Stufen überspringen, indem wir uns ganz kurz fassen. Ich hoffe, wir verstehen das dann noch. Wahrscheinlich nicht. Ah, da ist der Blitz. Also ich meine, Lightning Sound Effect ist ja ohnehin der Donner. Oder sehe ich das falsch? Den Blitz hört man ja nicht. Genau. Deswegen könntest du, also was ich suche, ist mehr so ein Tesla-Sound. Ja, macht ja nichts. Von so einer Spule. Ja, so eine Spule macht eigentlich... Kennst du das Video von den Spulen, die diese Star Wars Imperator-Musik machen? Ich bin relativ spulenfeindlich, musst du wissen. Ich bin eher ein Freund von Kondensatoren. Ja. Zwischen Spule und Kondensator übrigens, wie nennt man das? Schwingkreis. Elektrischer Schwingkreis. Ja. Ja. Hier, gib doch mal Spule. Nein, mach mal hier weiter. Und Imperator. Wir sind hier nicht zum Vergnügen. Das stimmt, wir haben einen Bildungsauftrag. Es steigt daher plötzlich der Gedanke auf, wie konnten nur so berühmte und vernünftige Philosophen einen so deutlichen und offensichtlichen Aberglauben annehmen und auf einem solchen Wege fortschreiten? Bemerkt irgendjemand die Ironie vielleicht? Irgendwer? Okay. Ja, sie konnten die wahre Natur des von ihnen eingeschlagenen Weges nicht wahrnehmen, aber die Realität dieses Weges, die Prämisse und das Resultat dieses Weges ist dergestalt, dass ich bereit bin, den Zweiflern mit ganz klaren und unwiderlegbaren Zeugnissen ausführlich darzulegen und zu beweisen, dass eine Zusammenfassung ihrer Lehre, Sternchen lese ich gleich, deren Grundvoraussetzungen und zwangsläufige Resultate hässlich und abscheulich und dem Verstande unzugänglich sind, und werde dies auch am Ende jeder Unmöglichkeit, die ich niederschreiben werde, darlegen. Sternchen. Du solltest das nicht tun, wir werden nämlich sonst geköpft. Aber das steht da. Im Namen Allahs, des Erbarmers, des Barmherzigen, es sprachen ihre Gesandten. Gibt es etwa einen Zweifel an dem Schöpfer der Himmel und der Erde? Okay, kannst du es jetzt ausmachen, bitte? Da stehen aber die Schriftzeichen. Ja, aber ich habe die doch gerade vorgelesen. Es hört nicht mehr auf. Scheiße. So, jetzt. Der Grund für die Verfassung dieser Abhandlung ist der, dass man in besonders verletzender und besonders hässlicher Weise seine Geringschätzung der Wahrheiten des Glaubens zum Ausdruck gebracht und einen Aberglauben genannt hat, was dem unzulänglichen Verstande nicht erreichbar ist, Atheismus und Naturalismus miteinander in Verbindung gebracht und so den Koran angegriffen hat. Ja, dieser, ist das denn zu glauben? Dieser entfachte im Herzen einen heiligen Zorn, den Atheisten heftige und fürchterliche Ohrfeigen zu versetzen und auch denen, die ihr Antlitz von der Wahrheit ab und den Doktrinen des Aberglaubens zugewandt haben, wenn auch sonst die Lehre der Risale ihnen nur eine vornehme, freundliche und milde Rede ist. Ja, ich finde auch, das verdient Ohrfeigen, jede Art von Kritik, gerne auch die übliche und ja traditionelle Bekämpfung mit Feuer und Schwert. Austreibung, könnte man sagen. Diese ehrwürdige Aja zeigt in der Form einer verneinenden Fragestellung, indem sie aussagt, dass es, Zitat, über Gott den Gerechten keinen Zweifel gibt und geben darf, Zitat Ende, dass die Existenz und Einheit Gottes ganz offensichtlich ist, bla bla bla. Ein Hinweis vor der Erklärung dieses Geheimnisses. 1338 bin ich nach Ankara gegangen. Ich sah, dass ich in die Überzeugung von Leuten des Glaubens, die sich des Sieges der islamischen Armee über die Griechen erfreuten, sehr schlimme atheistische Gedankengänge einzuschleichen begannen, die sie zerstören und vergiften könnten. Oh wie, sagte ich, dieser Drache nagt ja an den Fundamenten unseres Glaubens. Weil diese Aja ganz offensichtlich die Existenz und Einheit Gottes verständlich macht, habe ich durch diese Hilfe erhalten, aus dem weisen Koran ein starkes Zeugnis entnommen und eine arabische Abhandlung geschrieben, die geeignet ist, das Haupt des Atheismus zu spalten. Ich ließ sie in der Druckerei Yenigün in Ankara drucken. Sie kostete 24,99. Weil es aber nur wenige gab, die Arabisch konnten und daher diesem Werk auch kaum eine Bedeutung beimaßen, zeugte dieses doch so kurz und treffend formulierte und starke Zeugnis leider keine Wirkung. Dieses atheistische Gedankengut aber entwickelte sich leider und gewann an Macht. Ich muss also zwangsläufig dieses Zeugnis erklären, soweit wie dies in türkischer Sprache möglich ist. Das ist aber kein Türkisch. Ja, es gibt damals, als die Sprachen erfunden wurden, im alten Babylon, wurde auch ein neuer Beruf erfunden, der heißt Übersetzer. Crazy. Ja, und der Übersetzer von dem Heftchen hier ist auch genannt, vorne drin. Ich gucke. Davut Korkmaz. Ja. Ein schöner Name. Und nicht zu verwechseln mit Davut Al-Gossara. Das ist bekanntlich einer der zahlreichen Namen von Haji Halef Omar aus Karl May. Wer kennt ihn nicht? Ich. Kannst du den Namen mal sagen von Haji Halef Omar? Nein. Haji Halef Omar, Ben Haji, Abul Abbas Ibn Haji, Davud Al-Gossara oder so ähnlich. Aha. Ja, ich bin noch jung und schön und bin in den 90ern hauptsächlich groß geworden. Ach, stimmt, stimmt. Man darf ja auch nur Bücher lesen, die nach seiner eigenen Geburt veröffentlicht worden sind. Yep. So. Bla bla. Bla bla. Ich würde sagen, du fängst jetzt an mit der Einführung. So, man erinnere sich, dass hier jetzt auch gleich der Klappentext kommt. Einführung. Ich kann ja ein Geräusch machen, wenn der Klappentext kommt. Warum musst du Geräusche machen? Wieso nicht? Gut, wir sind ja hier nicht bei geräuschemachen.com. Das stimmt. Trotzdem mache ich es vielleicht einfach, weil wir hier bei freigeist.com sind. Okay. Einführung. Oh Mensch! Ich glaube, ich lese das jetzt mit ein bisschen mehr Schmelz und ein bisschen mehr Pathos, weil das steht ja hier auch so. Ich habe das gerade auch mit Pathos gemacht. Ja, bei dir ist das aber relativ schnell ins Gelangweilte... Weil es mich gelangweilt hat. Runterraspeln. Raspeln? Haspeln. Rattern. Leiern. Atrophiert. Gut, also. Oh Mensch! Wisse, dass es fürchterliche Worte gibt, die den Mund der Menschen verlassen, ohne dass sie deren Gottlosigkeit bemerken. Leute des Glaubens gebrauchen sie, ohne es zu wissen. Wir erklären hier drei äußerst wichtige von ihnen. Erstens, es wurde verursacht. Das heißt, die Ursachen haben diesen sichtbaren Dingen ihre Existenz verliehen. Zweitens, es bildete sich selbst. Das heißt, es bildete sich aus sich selbst heraus, entstand, erwuchs. Drittens, Es erfordert die Natur. Das heißt, es ist natürlich, die Natur erfordert es, bringt es zustande. Und jetzt kommt der Klappentext. Ja, es gibt nun einmal ein Dasein und das kann auch nicht geleugnet werden. Das ist mein Lieblingssatz, glaube ich. Das ist einfach sehr gut. Ja. Finde ich damit ab, es gibt nun mal ein Dasein. Ja, das stimmt. Selbst der alte Descartes in seiner möglichen dämonischen Besessenheit, die ihm alles nur vorgaukelte, Dualismus, Solipsismus etc., war sich ja sicher, dass er zumindest daran zweifeln konnte, ob er sich irgendwessen sicher sein konnte. Und auch er, ihm war klar, ein Dasein zu leugnen habe keinen Zweck. Also stimmen wir dem Mann hier zu. Das kann nicht geleugnet werden. Zudem gleicht jedwedes Sein einem Kunstwerk, das mit Sinn und Verstand ins Dasein gerufen wurde. Überdies besteht auch ein Kackhaufen eigentlich? Es nicht ewig und ohne Anfang, sondern wurde neu geschaffen. Auf jeden Fall, oh du Atheist, wirst du sagen, dass das, was hier ist, zum Beispiel dieses Tier da, durch Ursachen der unbelebten Natur hervorgebracht wurde. Das heißt, dieses Sein wurde durch die Verknüpfung von Ursachen ins Dasein gebracht. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Oder aber, es hat sich selbst eine Form gegeben. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Oder aber, es kam unter der Einwirkung natürlicher Ursachen als natürliches Ergebnis zustande. Pünktchen, Pünktchen. Oder aber, es ist ein Geschöpf aus der Kraft des glorreichen Allmächtigen. Glorreichen Allmächtigen übrigens mit Bindestrich. Das ist sehr wahrscheinlich. Da aber dem Verstande außer diesen vier Wegen kein anderer Weg mehr offen bleibt, steht uns, wenn wir mit absoluter Sicherheit beweisen können, dass die oben genannten drei Wege nicht gangbar sind, auf einem Aberglauben beruhen, außerhalb des Möglichen liegen zwangsläufig und offensichtlich nur noch der vierte Weg als die ohne allen Zweifel einzig sichere Lehre von der alles bewirkenden Einheit und Gegenwart Gottes offen. Da ist ja schon mal die Prämisse falsch, dass es nur diese vier Wege gibt. Denn es gibt ja noch 100 Millionen, 1000 mehr. Es könnte auch Cthulhu das ausgekackt haben oder, weiß ich nicht, irgendwas anderes. Nee, das ist unter erstens. Es wurde verursacht. Ja, aber das erste ist ja dann das gleiche wie viertens, nur dass der Urheber genannt wird. Ja, sicher. Aber darum streiten die sich ja, wer jetzt hier der Urheber sein soll. Jedenfalls, erste Streitfrage. Ein Geschöpf hat durch eine Verknüpfung der Ursachen aus der unbelebten Welt Gestalt angenommen und ist so ins Dasein eingetreten. Wir wollen hier unter sehr vielen Unmöglichkeiten nur drei erwähnen. Erste Unmöglichkeit. In einer Apotheke findet man hunderte von Kondomen, Gläsern, die mit den verschiedenartigsten Substanzen angefüllt sind. Zum Beispiel Bärengalle. Was sind denn verschiedenartigste? Was ist denn, kann man artig steigen? Nein, nein, das ist kein gutes Deutsch. Wobei natürlich, ja, verschiedenstartigen wäre sowas. Ja, ich weiß auch nicht, wie man verschieden steigern sollte. Also das ergibt ja wenig Sinn. Etwas ist verschiedener als etwas anderes. Wie macht man das denn fest? Ja, das ist so wie in keinster Weise. Ja. Eine unzulässig, grammatikalisch unzulässige, aber als Stilmittel gebrauchte Steigerung, Superlativierung, wie man es nennen will. Ich habe Hunger. Die mit den verschiedenartigsten Substanzen angefüllt sind. Man wolle nun aus diesen Heilmitteln eine wundersame Salbe gewinnen, die lebendig sein soll. Außerdem ist es erforderlich, aus ihnen ein wundersames, lebendes Heilmittel herzustellen. Wir sind gekommen und haben in dieser Apotheke eine große Menge dieser lebendigen Salbe und von diesem lebenden Heilmittel gesehen. Wir haben jede dieser Salben untersucht. Was redet der da? Ja, er hält es nicht für möglich, dass ein lebendes Mittel aus einer unbelebten Materie kommt. Wir haben gesehen, jedes dieser Gläser enthält eine bestimmte Menge, 1-2 Dirhem, das sind offenbar 6 Gramm, von diesem 3-4 Dirhem, von jenem 6-7 Dirhem, von etwas anderem und so weiter. Es wurden verschiedene Mengen unterschiedlicher Arzneimittel verwendet. Hätte man einen Dirhem mehr oder weniger genommen, wäre diese Salbe nicht mehr lebensfähig, könnte ihre Wirkung nicht mehr zeigen. Und auch dieses lebende Heilmittel haben wir geprüft. Es wurde aus jedem Glas eine ganz bestimmte Menge entnommen. Wäre es auch nur ein geringes mehr oder weniger gewesen, hätte das Heilmittel seine Besonderheit verloren. Es gibt nicht nur mehr als 50 verschiedene Gläser, man hat auch noch unterschiedliche Mengen von jedem Mittel verwendet, da jedes von ihnen sein eigenes Maß kennt. Ja, wäre es denn auf irgendeine Weise möglich und wahrscheinlich, dass die aus den verschiedenen Gläsern entnommenen unterschiedlichen Mengen dadurch zueinander gekommen seien und sich miteinander vermischt haben könnten, dass irgendein sonderbarer Zufall oder vielleicht ein Windstoß die Gläser umgeworfen habe, wodurch die Arzneien ausgelaufen seien und jede von ihnen sich mit dem nur allein ihr eigenen genauen Maß zu einer bestimmten Salbe vereinigt hätte? Gäbe es vielleicht etwas, das ein noch größerer Aberglaube noch unwahrscheinlicher und absurder wäre als dieses? Könnte ein Esel selbst eine doppelte Eselei annehmen und dann ein Mensch werden? Er würde sagen, eine solche Idee kann ich nicht annehmen, im Übrigen IA, und davonlaufen. Ich glaube, er würde eher sagen, hätte jetzt gerne ein Stückchen Zucker und dann davonlaufen. Das würde ich zumindest tun, wenn ich ein Esel wäre. Oder würdest du eigentlich verhungern, wenn du ein Esel wärst und exakt äquidistant von zwei Heuhaufen stehen würdest? Wieso? Du könntest dich ja nicht entscheiden, zum rechten oder zum linken zu laufen. Ich glaube, das wäre dem einfach egal und er würde dann aus Zufall entscheiden. Aber das würde ja bedeuten, dass der einen eingebauten Zufallsgenerator hat. Ja, wir können es ja mal ausprobieren. Wieso sollte der nicht? Vermutlich ist das Erste, das er sieht, da läuft er hin. Ja, aber die sind äquidistant und er ist genau in der Mitte. Das heißt, er sieht mit dem einen Auge den rechten, mit dem anderen den linken Haufen. Und er hat so großen Hunger, dass er natürlich möglichst schnell das Mamfi will. Ja, natürlich hat er irgendwie einen Zufallsgenerator, oder? Ich meine, welche Neuronen da jetzt feuern und wann und wie, das... Ja, genau gleichzeitig. Ja, wir können es ja mal ausprobieren. Wo können wir einen Esel kaufen? Oder Eselgeschäft. Oh nein. Nicht das wieder. Stellst du dir gerade vor, wie du zwischen zwei Heuhaufen stehst? Ja. Und dich nicht entscheiden kannst? Ja. Ist lustig. Also jedenfalls diese doppelte Eselei, nicht wahr? Er würde sagen, eine solche Idee kann ich nicht annehmen. Eselgeschäft. Stell dir mal ein Eselgeschäft. Für einen Heuhaufen kann ich mich auch nicht entscheiden und verhungern, beziehungsweise davonlaufen. So ist es also, wie in diesem Beispiel. Alles, was Leben in sich enthält, ist sicherlich eine solche lebendige Salbe. Ach so, ja. Also das ist ja das hier... Warte. Und jede Pflanze gleicht einem lebenden Heilmittel, das aus vielen unterschiedlichen Substanzen zusammengesetzt ist, für das viele spezifische Maßeinheiten angewandt wurden. Dies den Ursachen und Elementen der Natur zuzuschreiben und zu sagen, die Ursachen haben dies bewirkt, ist hundertfach weiter von jeglicher Vernunft entfernt, unmöglicher und absurder als die Entstehung einer Salbe in einer Apotheke durch das Umstürzen der Gläser. Ja, das ist der Heulfehlschluss. Im Grunde genommen ist das eine Abwandlung des Heulschen Fehlschlusses, nämlich die Gleichsetzung der Wahrscheinlichkeit des Entstehens des Lebens durch Evolution mit der Zusammenfügung einer Boeing 747, nachdem ein Tornado durch einen Schrottplatz fegt, auf dem die gesamten Teile einer Boeing 747 deponiert wurden. Das ist im Grunde genommen dasselbe. Hier fallen also Gläser um und in der Apotheke und schütten die Substanzen des Lebendigen zusammen und daraus soll dann das Leben entstehen. Und weil der Autor sich das nicht vorstellen kann, kann es ja auch nicht wahr sein. Davon ab ist das natürlich, auch arbeitet auch hier mit falschen Prämissen, denn Evolution ist ja nicht nur ein zufälliger Prozess. Ja, das ist der Grund, warum das ein Fehlschluss ist. Der andere Grund ist, wenn du ein Kartenspiel hast und du verteilst die Karten so und so und guckst am Schluss auf die Karten und rechnest für jede einzelne Karte die Wahrscheinlichkeit aus, dass sie in diese Kombination, in dieses Kartenblatt gekommen ist, dann erscheint das auch quasi unmöglich. Ja, klar, aber jede Lebensform ist gleich unwahrscheinlich im Grunde genommen, aber es ist eben kein zufälliger Prozess, sondern ein Ratchet. Das ist immer ein schöner Vergleich. Das deutsche Wort dafür wäre sowas wie Rücklaufsperre. Also es kann immer nur in eine bestimmte Richtung gehen, aber nicht mehr in die andere Richtung zurück. Ja. Also das, was funktioniert, wird beibehalten. Und es gibt hunderte von Beispielen, wie Komplexität aus Einfachheit entstehen kann. Aber gut, es war wahrscheinlich zu viel verlangt. Aber der Hauptsatz der Thermodynamik. Ja. Die Erde ist ja auch ein geschlossenes System, der keine Energie zugeführt werden kann. Die Sonne gibt es nicht. Das ist alles tausend. Also es wäre vielleicht auch zu viel verlangt von dem Beduzzi Moped seit nur sie irgendwas Kirchen, dass er mal ein anderes Buch liest, außer diese Gefasel da von dem Ziegenhirten. Gut, kurzum, alles Lebendige Burzum. In dieser... Was, Burzum? Mhm. Ja, das war mal so eine Band. Ja. Das ist, glaube ich, immer noch eine Band. Das ist ein Typ und der ist verrückt. Ja. Sei ihm doch mal eine Salbe gegönnt. Alles Lebendige in dieser großen Apotheke der Welt kann nur aus der unendlichen Weisheit, dem grenzenlosen Wissen und einem alles umfassenden Willen Gestalt annehmen. Durch Urteil und Bestimmung des urewigen Weisen, der die Waage hält, ein Unglückseliger, welcher sagt, dies haben die Ursachen der natürlichen Elemente zustande gebracht, die taub und blind einem Sturzbach ohne Grenzen gleich dahinstürmen. Ein dummer Phantast, der sagt, dies wunderbare Heilmittel ist ganz von selbst entstanden, dadurch, dass die Gläser umgestürzt und ausgelaufen sind. Er spricht noch törichter, als ein törichter Trunkenbold, was ja schon relativ töricht ist, weil der Trunkenbold ist ja bereits töricht. Untrunken. Wie, was? Ja, dieser Unglaube, diese Torheit, diese närrische Trunkenheit ist reine Phantasterei. Ja, da an dieser Stelle übergebe ich mal. Wir sind immer noch in der Einführung. Gibt es überhaupt etwas, was über die Einführung hinausgeht? Ich glaube, er widerlegt jetzt erstmal die drei Streitfragen mit der... Nee, also die Einführung war, glaube ich, einfach nur der erste Absatz, weil es gibt keine weitere Unterteilung mehr und irgendwann kommt das Nachwort. Okay. Es geht jetzt also nach dem Prinzip weiter... Streitsätze und die werden mit je drei Unmöglichkeiten belegt. Moment. Leute, das Ganze ist... Ich könnte so lange mal was singen. Es gibt fürchterliche Worte, das war erstens, zweitens, drittens. Dann kam die erste Streitfrage mit der ersten Unmöglichkeit. Zweite Unmöglichkeit, dritte Möglichkeit. Zweite Streitfrage, erste Möglichkeit, zweite Unmöglichkeit, dritte. Dritte Streitfrage, erste Möglichkeit... Zweite Möglichkeit. Er hat ja am Anfang schon gesagt, ja. 9 Unmöglichkeiten, die an sich über 90 Unmöglichkeiten beinhalten. Ja. So. Ja. Gut, ja, dann such dir mal aus, wie es weitergeht. Also man kann sich das Ganze hier dann eben, nehme ich mal an, wie ein Parforce-Ritt durch den ungepflegten Garten der kreationistischen Argumente vorstellen, mit denen dieser Krickelpit mit entsprechend schleimig-blumiger Faustschüttel-Rhetorik die Leute auf den Weg des Glaubens zu führen beabsichtigt. Ja. Mal sehen, ob es ihm gelingt. So, aber es gibt noch eine zweite Streitfrage. Ah, die zweite Streitfrage. Sie behauptet, es hat sich von selbst gebildet. Das heißt, es ist aus sich selbst heraus entstanden. Nun, das war nochmal die erste Streitfrage? Aber es wurde gebildet. Es wurde verursacht. Aber der hat doch die ganze Zeit erzählt, dass das in dieser Apotheke aus sich selbst, dieses Apothekenbeispiel war doch schon aus sich Nein, selbst. Nein, vom Wind und von natürlichen Ursachen wurde es verursacht. Und jetzt kommt, es wurde von sich selbst verursacht. Ah, jetzt bin ich mal gespannt. Das heißt, es ist aus sich selbst heraus entstanden. Nun, auch dieser Satz enthält viele Unmöglichkeiten. Er ist in vielfacher Hinsicht unmöglich und irrig. Um ein Beispiel zu geben, wollen wir drei von diesen Unmöglichkeiten erklären. Erste Unmöglichkeit. Und ich habe das Gefühl, dass das jetzt direkt an dich gerichtet ist. Oh, du hartnäckiger Leugner! Ausrufezeichen. Ja, das bin ich. Dein Egoismus hat dich so dumm gemacht, dass er dich in deinen Schlussfolgerungen dahin führt, 100 Unmöglichkeiten zugleich anzunehmen. Denn du existierst und du bist nicht einfach ein Stückchen tote, unveränderliche Materie. Vielmehr gleichst du einer wohldurchdachten und aufs Beste konstruierten Maschine, die sich ständig erneuert und einem wundervollen Palast, der ständig renoviert wird. Ja, ich weiß. Ich finde auch, ich bin ein relativ wundervoller Palast. Das stimmt. Ja. Und du wirst ständig renoviert. Ja, das stimmt. Nicht alle Teile. Es gibt durchaus Verfallserscheinungen, wo man denken würde, da könnte die Putzkolonne mal öfter durch. Aber... Ich will jetzt keine Details wissen. Im Grunde genommen... Gibt es hier und da schon Erneuerungen? Ja. Haare, Nägel, all das. Haut. Ja. Ich meine, das... Blut. Ja. Sowas. Neuronen eher mal nicht. Nee. Ja. Außer man meditiert und macht Yoga. Mhm. Ja. Gut. Da waren wir ja gerade nicht. So, wir waren hier beim Palast, der die ganze Zeit neu angestrichen wird. Die Zellen deines Körpers sind zu jeder Zeit an der Arbeit. Interessant, dass die dann aber Zellen anerkennen. Ja, die behaupten ja, dass die behaupten ja, der Koran wäre so eine Art wissenschaftliches Buch, Ach weil da so, ja schon ja. was über den Embryo drin steht. Und dann wird also das Ganze extrem gedehnt und dann behauptet, dass also das ganze medizinische Wissen schon darin vorweggenommen worden sei und dass das der Grund sei, dass man von göttlicher Inspiration ausgehen müsse, weil das Ganze könnte der arme, dumme Mohammed ja gar nicht gewusst haben, etc. bla bla. Kennt man alles, kennt man alles. Gibt es ganze riesige Internetressourcen darüber, wer das nachprüfen will, über die angebliche Wissenschaftlichkeit des Korans. Man kann das ohne zu starke Vergröberung unter der Rubrik Mumpitz oder auch Pferdescheiße zusammenfassen. Ich denke, damit wird man dem Ganzen gerecht. Vermutlich. Vermutlich. Die Zellen, die in deinem Körper arbeiten, achten darauf, dass diese Beziehungen nicht beeinträchtigt werden und dieser Austauschprozess nicht gestört wird. Dabei gehen sie mit Umsicht vor und es ist, als seien sie auf den Kosmos hin ausgerichtet. Sie fassen zuerst deine Ausrichtung auf den Kosmos ins Auge und erfüllen danach ihre Aufgabe. In deinem äußerlichen und innerlichen Wohlbefinden ziehst du entsprechend dieser wunderbaren Erfüllung der Aufgabe deiner Zellen deinen Nutzen. Das ist jetzt die Beweisführung. Ja. Ach so. Wenn du nicht annehmen willst, dass sich die Zellen deines Körpers wie winzige Beamte oder wie ein Heer des urewig Allmächtigen verhalten oder der Bleistiftspitze des Bauplanzeichners gleichen, beziehungsweise den Punkten, die er damit macht, dann ist für jede Zelle, die in deinem Auge arbeitet, ein solches Auge notwendig, welches das Ganze deines Körpers von allen Seiten zugleich sehen kann. Ein Auge, welches auch das ganze Weltall, mit dem du verbunden bist, zu sehen vermag. Man müsste ihr einen solchen Verstand verleihen wie von 100 Genien, welche deine ganze Vergangenheit und die Zukunft kennen und begreifen müssen. Die Generation, oh Gott, ey, ich kann jetzt schon nicht mehr folgen. Was will er mir sagen? Ja, das. Dass mein Auge, dass meine Zellen einen Verstand haben müssten, aber wenn er sagt, dass meine Zellen auf den Kosmos ausgerichtet sind und alles austauschen und renovieren, dann müssen sie keinen Verstand haben oder was? Was soll die Scheiße? Ja, also Kohärenz muss man da ja jetzt, kann man ja nicht einfach voraussetzen. Das wäre ja eine, das wäre ja, würde den ja unzulänglich, unzulässig benachteiligen. In seiner künstlerischen Freiheit. Ja. Einer von deinen Zellen, die wie du, warum einer von deinen Zellen, die wie du in dieser Angelegenheit nicht einen Funken Verstand besitzt, so viel Wissen, deswegen einer, so viel Wissen und Bewusstsein zuzuschreiben, wie sie 1000 Platons nicht besitzen, ist ein tausendfach wahnwitziger Aberglaube. Jetzt kommt ja wieder so ein Loop-Lied auf deinen Körper. Wären nicht all diese Zellen Beamten gleich dem Befehl des Meisters dieser Welt unterstellt, dann müsste jede einzelne Zelle sowohl absoluter Herr über alle Zellen in diesem Körper als auch jede einzelne ein absoluter Sklave sein. Es müsste jede einzelne der anderen sowohl gleichgestellt als auch bezüglich ihrer Souveränität der anderen entgegengesetzt sein. Sie müsste sowohl Ursprung als auch Quelle all der vielen Eigenschaften sein, die einzig dem Notwendigseinenden zugehören, als auch von vielen Bedingungen abhängig und an sie gebunden und zugleich auch völlig frei und ungebunden sein. Also ich gebe dir jetzt mal einen Tipp, Herr Bedü Zaman Said Nursi. Lies doch einfach mal ein Buch über Physiologie oder Histologie. Hat er ja den Koran. Ja, aber so ein richtiges, das auch in welchem aufgeführte Dinge auch stimmen. Ja, aber das stimmt ja alles. Das stimmt. Gut, also das war noch eine Unmöglichkeit. Möchtest du dich der dritten Streitfrage widmen? Ja, das wäre vielleicht nicht schlecht. Ich lese nur mal die Streitfrage vor. Es erfordert die Natur. Ist das, ja, das ist einer von diesen Sachen. Das heißt, die Natur macht es notwendig, die Natur bringt es zustande, hatten wir schon gehört. Siehe, diese Behauptung enthält viele Unmöglichkeiten. Wer hätte das gedacht? Um ein Beispiel zu geben, erwähnen wir drei von ihnen. So, jetzt kommen dann also wieder ganz viele Ja, du Unmöglichkeiten. sollst schon wenigstens eine davon Ja, vorlesen. warte mal. Ich guck mal eben, was das so ist. So, ich nehme jetzt mal Kannst du dich mal entscheiden? Bist du gerade der Esel? Ich nehme jetzt mal, was weiß ich, die zweite Unmöglichkeit, nur um ein bisschen Abwechslung zu schaffen. Ich habe gerade auch was aus der zweiten vorgelesen. Na, dann eben die dritte. Ist auch egal. Dritte Streitfrage, mit der es erfordert die Natur, dritte Unmöglichkeit. Zwei Beispiele, die in einigen Abhandlungen erläutert worden sind, zur Erklärung dieser Unmöglichkeit. Erstes Beispiel, also jetzt haben wir das erste Beispiel zur dritten Unmöglichkeit. In ein Schloss, das in einer menschenleeren Wüste erbaut und errichtet und mit allem Komfort der Zivilisation eingerichtet und ausgestattet wurde, sogar WLAN, tritt ein völlig unzivilisierter Mensch ein, sieht sich darin um, erblickt darin tausende überragender Kunstwerke, sagt in seinem Mangel an Bildung und Zivilisation, wie ist denn das WLAN-Passwort? Von außen hat keiner daran mitgewirkt. Eines von den Dingen in diesem Schloss hat dieses Schloss erschaffen und alles, was sich darinnen befindet. Das sagt dieser Dummtrottel natürlich, nicht wahr? Und dann beginnt er es zu durchforsten. Welches Ding er auch immer betrachtet, auch sein primitiver Verstand vermag kein Ding zu erblicken, das dies alles erschaffen haben könnte. Dann findet er ein Heft, in dem der Bauplan dieses Schlosses, ein Inhaltsverzeichnis, seine Einrichtung und die Gesetze seiner Verwaltung niedergelegt sind. Zwar hat auch dieses Heft ohne Hände, ohne Augen, ohne einen Hammer, so wenig wie die übrigen Dinge in diesem Schloss, irgendeine Fähigkeit, es einzurichten und auszustatten. Er findet aber keinen anderen Ausweg, und weil er sieht, dass dieses Heft im Vergleich mit den anderen Dingen im Hinblick auf die Lehre von den Gesetzen der Wissenschaft in Beziehung zu dem Gesamt des Schlosses steht, sieht er sich gezwungen zu sagen, na sowas. Da also ist das Heft, das dieses Schloss erbaut, eingerichtet und ausgestattet hat und das diese Dinge erschaffen, verteilt und befestigt hat. So wandelt er seine Primitivität in die Fantastereien der Toren und Trunkenbolde um. Die hatten wir ja eben schon. Ja, aber ist das nicht genau das, was... Also ich hätte jetzt gedacht, das ist eine Analogie auf den Koran. Ja, das ist jetzt eigentlich, glaube ich, wieder wahrscheinlich das Uhrmacher-Argument. Also wenn du eine Uhr findest, dann würde man denken, dass es jemanden geben muss, der das gebaut hat, und nur ein Doof tut das nicht. Und deswegen, weil jede Uhr einen Uhrmacher hat, hat auch die Welt einen Weltmacher. So ungefähr. Hast auch du einen Du-Macher? Ja, klar. Deine Eltern? Ja, das ist ja immer dann die Frage. Ich glaube, je nach Verrücktheitsgrad wird dann schon anerkannt, dass es Embryologie gibt und dass es eine individuelle Entwicklung gibt. Aber dann stammt meine Seele, die ich eigentlich schon bei eBay verkauft habe, vom lieben J. Aber ich habe doch gar keine Seele. Ja, ich habe jetzt auch keine mehr. Ich habe die bei eBay verkauft für 3,50 Euro. Die war doch ein alter, zerfledderter Putzler. Ja, aber für manche. Manche mögen ja auch zum Beispiel Rex Gildo. Das stimmt. Also, wir waren bei den Trunkenbolden. Nun also tritt, wie in unserem Beispiel, ein primitiver Mensch, getragen von dem Gedanken des die Gottheit leugnenden Naturalismus, in dieses Schloss der Welt, das noch in unendlichem Maße besser geordnet und vollkommener ist als das Schloss in unserem Beispiel. Vollkommener? Ja. Wie geht das? Ja, das ist so wie das Optimalste. Mhm. Das ist optimaler als optimal. Ja. Awesome! Also das vollkommene Schloss, nicht wahr? In unserem Beispiel. Und allseits voll wunderbarer Weisheit. Er denkt sich nicht, dass dies ein Kunstwerk des Notwendigseienden ist, der in seiner Person außerhalb des Kreises der Möglichkeiten, gleich die geschaffene Welt, ist, und wendet sich von ihm ab und wendet sich stattdessen dem Kodex der göttlichen Gesetze und dem Katalog der Kunstwerke des Herrn zu, der Tafel innerhalb des Kreises der Möglichkeiten, welche vom göttlichen Geschick beschrieben und wieder abgewischt wird, dem Buch über die Ausführung der Gesetze der göttlichen Macht, aufgrund dessen alles verwandelt und neu gestaltet wird und das man so fälschlicherweise Natur nennt. Und er sagt, da nun einmal diese Dinge nach einer Ursache verlangen, gibt es außer diesem Heft kein Ding, das zu ihnen in Beziehung stünde. Zwar akzeptiert der Verstand in keiner Hinsicht, oder wie Yogi Löw sagen würde, in keinster Weise, dass dieses Heft ohne Auge, ohne Verstand, ohne Macht die Werke der vollkommenen Herrschaft zustande bringen könnte, die eine grenzenlose Macht erfordern. Da ich aber nun einmal einen urewigen Schöpfer nicht akzeptiere, glaube ich, dass es das Beste wäre zu sagen, dass dieses Heft dieses alles erschaffen hat und erschaffen kann. Wir aber dagegen sagen, oh, du dummer Trunkenbold, der du Was hat der denn mit seinen scheiß Trunkenbollen? Ja, das ist in der blumigen Sprache des Orients gibt es dann, nimmt man ja auch die blumigen Vergleiche. Also es wird gerne, oh du Sohn einer räudigen Hündin, du Kamel. Nee, Kamel ist da keine Beleidigung, du feiger Kojote gibt es da auch nicht, ne? Feiger irgendwas. Schlange. Du, genau, oder du Kameldung-Sache. Ja, und dann ist eben der Trunkenbold der... Du Kameldung-Sache. Dann ist der Trunkenbold eben der Sündenbock, der immer hinherhalten muss, wenn sich jemand töricht, dümmlich, tollpatschig, linkisch, okay, begriffsstutzig, borniert, einfallspinselig. Okay, ja, du kannst viele Adjektive, das ist sehr schön. Können wir weiter? Denkinhibiert, denkretardiert, reflexionsdezeleriert aufführt. Das waren ja jetzt sogar Adverben. Ja, man kann ja immer zeigen, dass man ein Buch gelesen hat. Mhm. So, also, oh du dummer Trunkenbold, der du noch dümmer bist als ein dumm gewordener Dümmling. Ab jetzt meine neue Lieblingsbeleidigung. Das ist doch geil. Das ist doch, also ich fühle mich jetzt zurückversetzt an den abendlichen Küchentisch als Vater aus den Karl-May-Büchern aus dem Wilden Osten vor Lars Karabenemsi, der mit Haji Halef Oma unterwegs war. Und also ständig wurden sie also auf diese Weise beleidigt oder sprach Halef Oma auf diese ganz blumige Sprache. Das ist ach, herrlich. Oh, du dummer Trunkenbold, der du noch dümmer bist als ein dumm gewordener Dümmling. Besser wäre noch als 1000 dumm gewordene dümmliche Dümmlinge. Ich finde das nicht sprachlich schön. Ich finde das sprachlich total scheiße. Ja, aber das liegt daran, dass du keine Seele hast und kein Herz. Ich habe ein Herz, aber keine Seele, das stimmt. Hierfür? Nein, du hast keine... Was? Ich geb dir gleich... Das ist ja kein... Du hast kein, wie sagt man, kein lyrisches Herz. Ach so. Ziehe deinen Kopf aus dem Sumpf der Natur und sieh dich um. Blicke auf den glorreichen Meister, Denn alles, was da ist, von den Atomen bis hin zu den Planeten mit so vielen verschiedenen Zungen bezeugt und auf denen sie mit ihrem Finger hinweisen, siehe, wie der urewige Architekt in diesem Schloss, das er erschaffen hat, und in diesem Heft, in das er sein Programm hineingeschrieben hat, sichtbar wird. Lies seinen Erlass, höre seinen Kur'an, rette dich vor deinen Fantastereien. Jetzt ist hier auch das erste Mal überhaupt von Allah oder die Rede, ne? Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe vorher selber schon von Allah gelesen. Ja? Ja. Okay. Aber es ist relativ wenig. Also es ist wenig von Allah und Gott und sowas die Rede. Mohammed kam noch gar nicht vor. Jetzt hier Koran, das ist ja wie gerne die Moslems Koran schreiben. Ist richtig. Das zweite Beispiel lasse ich jetzt mal weg, das mit dem Schloss hatten wir ja schon. Also im Grunde genommen wieder mal sowas wie, ja, nur weil du den Bauplan verstehst, also weil du mal ein Evolutionslehrbuch oder was gelesen hast, verstehst du noch gar nichts und heißt das nicht, dass es nicht eine übermenschliche Macht geben kann, die das alles in Gang gesetzt hat, dass deren Entstehung dann auch erklärt werden müsste, wird hier, wie das so üblich ist bei den Kreationistenfreunden, ignoriert. Du solltest das hier noch lesen. Ich wollte eigentlich... Moment. Genau. Der Gottesleugner und Naturanbeter sagt, da du mich nun schon einmal zu Klarheit und Einsicht einlädst, sage auch ich, ich habe eingesehen, dass ich bis jetzt einen falschen Weg eingeschlagen hatte, der sowohl hundertfach unmöglich war. Die Zahl scheint denen zu gefallen. Also es wird immer relativ genau hundertfach. Also man ist hundertfach blöd oder hundertfach unmöglich oder hundertfach unverständlich. Du hättest erst das hier vorlesen müssen, weil das ist quasi die, damit haut er den nochmal über den Sockel und dann muss der Gottesleugner das sagen. Das ist, man kann sich ja jetzt vorstellen, dass das so hin und her geht, dann wird so eine Art Dialektik hier vorgetäuscht, so eine Art Pseudo-Dialog, den dann der hartleibige Verweigerer, so wie ich, mit dem Autor führt. Ich muss sagen, ich bin jetzt schon auch ein bisschen überzeugt. Ja, und dann streckt man die Waffen und wie gesagt, jetzt sage auch ich habe eingesehen, dass ich bis jetzt einen falschen Weg eingeschlagen hatte, der sowohl hundertfach unmöglich war, als auch sehr gefährlich und im äußersten gerade hässlich. Aus ihren obigen kritischen Betrachtungen wird verständlich für jeden, der auch nur einen Funken Verstand besitzt, dass es unmöglich und unvorstellbar ist, die Schöpfung den Ursachen und der Natur zuzuschreiben. Und jedes Ding unmittelbar dem Notwendigseinenden zuzuschreiben ist notwendig, ja zwangsläufig. Und jetzt geht's los. Lob, Preis und Dank sei Allah für den Glauben, sage ich und nehme den Glauben an. Jetzt hast du es gesagt. Ich habe aber noch nicht gesagt, dass dieser eine Ziegenhirte der Prophet ist. Und es ansonsten keinen anderen gibt, das gehört ja dazu. Du weißt, dass uns der Kopf dafür abgehackt wird hier, ne? Aber ich habe noch einen Zweifel. Ich akzeptiere es, dass Gott der Gerechte, der Schöpfer ist. Aber was schadete es seiner Königsherrschaft, wenn ein paar winzige Ursachen bei der Erschaffung unbedeutendster Dinge beteiligt wären und dabei ein wenig Lob und Preis gewönnen? Würde dies seinem Königreich Abbruch tun? Also es wird jetzt gefeilscht, um... ob zum Beispiel der Allah auch C-Eleganz geschaffen hat oder... Oder meinen rechten großen Zehen, dann würde ich den gerne reklamieren, der gefällt mir nicht so gut. Nein, der hängt ja an dir dran, aber da kann man ja noch zurückverfolgen, wie der entstanden ist. Oder sagen wir mal irgendein Salinenbakterium oder in einem Tiefsee-Geysir lebendes Kleinstwesen. Oder das HI-Virus. Oder das HI-Virus. Könnte man das vielleicht dem Allah abluchsen? Das wäre ja auch besser für seinen Ruf eigentlich zum Beispiel gerade. Also ich schätze nicht. Ich bin jetzt gespannt auf die Antwort. Die Antwort kommt. Antwort. Wie wir in einigen Abhandlungen ganz klar bewiesen haben, besteht das Besondere der Herrschaft ja gerade darin, eine Beteiligung an ihr zurückzuweisen. Ja, noch nicht einmal ein unbedeutender Herrscher, ein Beamter, wird eine Beteiligung seines Sohnes an den Herrschaftsaufgaben dulden. Einige fromme Herrscher haben sogar ihre eigenen Kinder umgebracht in dem Verdacht, dass diese sich an ihrer Herrschaft beteiligen wollten. Und fromme das, Herrscher. Ja. Ja, hier Dingens. Friedrich oder was? Abraham? Nee, Friedrich hat nur den Lover von seinem Sohn gekillt, ne? So war das doch. Abraham hätte seinen Sohn geopfert. Der mit den Hunden, dieser König. Ja, Abraham ist das. Friedrich. Abraham. Ja, Friedrich, der. War das der Soldatenkönig? Man weiß es nicht. Vielleicht auch Heinz. Genug Geschichte an dieser Stelle. Jedenfalls... man merkt übrigens, dass wir sehr viel Ahnung von Geschichte haben. Ja, und das sowohl... obwohl sie sogar Kalifen waren. Dies beweist, wie grundsätzlich das Gesetz von der Ablehnung einer Teilhaberschaft an der Herrschaft gilt, angefangen bei dem Erscheinen zweier Direktoren in einer Provinz bis hin zu dem Auftreten zweier Könige in einem Reich, zeigt es sich, dass das Gesetz von der Ablehnung einer Teilhabe... Wo steht das eigentlich? Bürgerliches Gesetzbuch? Man weiß es nicht. Das ist ja hier quasi ein Call für Antidemokratie. Welches das Erfordernis der Unabhängigkeit in der Herrschaft ist, seine Macht in der Geschichte der Menschheit durch sehr seltsame Wirren erwiesen hat. Steht da aber nichts mit der an, keine konkrete Antwort, außer Laberbla. Dass die konkrete Antwort lautet nein. Ja, ich glaube auch. Ich denke, das kann man hier mal abkürzen. Das Nachwort ist ja auch ewig lang. Ja, ja, wir können uns ja mal dem zweiten Kapitel bitten. Also ich würde sagen... Ach, das ist doch alles immer nur das Gleiche. Ich will mal ja, was natürlich. Nehmen. Ich möchte nur noch ein bisschen das abschließen, also dass der 23. Blitz einen Abschluss hat. Flash! Für uns. Also ich lese einfach mal den letzten Absatz. Ein Mann, der angesichts dieser Macht, die im Frühling 300.000 Arten lebender Geschöpfe, Form und Gestalt, ja außer ihren Elementen auch noch alle ihre Modalitäten und Konditionen aus dem Nichts heraus zu verleihen vermag, noch sagt, es kann nichts aus dem Nichts entstehen, müsse ja selbst ein Nichts sein. Der Mensch, der den Naturalismus aufgegeben hat und zur Wahrheit gelangt ist, spricht nun: Gott, dem Gerechten sei mein Lob, Preis und Dank, zahllos wie der Sand des Meeres. Ich habe den vollkommenen Glauben erlangt, ich wurde vor Zweifel und Irrtum gerettet und keine Unsicherheit mehr ist in mir zurückgeblieben. Lob, Preis und Dank sei Allah für die Religion des Islam und die Vollendung im Glauben. Danke, Dr. Kurz. In your face. Du Ungläubiger. Was, und wieso sind das nicht 327.000 Arten, sondern genau 300.000? Ja, das ist besser. Weiß man doch. Ich lanciere an dieser Stelle mal die Frage an alle Leser, was ich heute zu Abend essen soll. Ich weiß es nämlich ehrlich gesagt noch nicht. Also erstens gibt es keine Leser. Zweitens ist das Ganze ja nicht interaktiv. Das heißt, selbst wenn dir die 300.000 köpfige Schar der Mithörenden später, nachdem das hier erschienen ist, per Kommentarvorschläge unterbreiteten, würde das ja zu spät gekommen sein. Ja, aber dann könnte ich das für andere Tage nutzen. Ich finde übrigens, dass du jetzt aufhören solltest mit der Lesostunde, denn meine Herrschaft duldet keine Anteilnahme deinerseits. Gut, hör auf, habe ich frei. Nein, hör nicht auf. Okay. Okay, so. 11. Wort. Dann kommen hier so ganz viele Zeichen, die ich jetzt aber nicht vorlese. Also das ist heute schon echt bitter, muss ich sagen. Also das ist schon einer der Tiefpunkte der Lesostunde. Ja, ist noch elf. Sorry. Kommen wir jetzt zum 11. Wort. Ich glaube allerdings nicht, dass das... Oh, bitte mach das nicht die ganze Zeit. Da sind aber die Schriftzeichen. Ja, aber ich lese jetzt die nicht vor und auch nicht deren Übersetzung. Warum nicht? Weil ich keinen Bock habe. Du bist schon so ein bisschen ungläubig auch, ne? Ja. Ja, wirst du schon noch sehen, was du davon hast. Denn... Ein schönes Leben? Der Islamo... Nee, wie sagt man? Der Moslem hat im Gegensatz zum verweichlichten, massenkompatiblen, konventionalistischen, weichspülenden Christen, also Papst, nicht die Hölle zurückgenommen. Das heißt also, wo dieser... Was, wer hat die Hölle zurückgenommen? Ja, beim Christen spielt doch die Hölle gar keine Rolle. Doch, die Vorhölle wurde zurückgenommen. Aber die sind dabei, also diese nennenswerten Katholensen, die sind schon dabei, das alles so ein bisschen zurückzufahren und es gibt da durchaus... Aber im Islam gibt es noch die gute alte schmuggelnde Barbecue-Hölle. Das gibt es auch beim evangelikalen. Ja, aber ich meine ja so Großveranstaltung da, bei den großen Monotheismen, da ist wirklich beim Christentum die Hölle hat an Bedeutung extrem verloren, wohingegen beim Islam ja immer noch schön mit Barbecue und Forke und sengenden Peinen und so gearbeitet wird, allen Ernstes, um die Leute einzuschüchtern. Und deswegen befindest du dich auf jeden Fall relativ straight auf dem Weg zum Grillen. Ja, ist aber geil, ich mag Grillen. Also ich mag Gegrilltes und ich mag auch die Leute, die dann vermutlich mit mir dahin kommen. Würdest du es auch mögen, deine eigene Lende zu essen? Das wäre mir dann, glaube ich, egal. Denn das würde der Scheitern mit dir machen. Ja, aber mit dir vermutlich auch. Ja, ich könnte ja im letzten Moment mich noch bekehren. Könnte ich auch. Gib mir mal meinen Schal, ich mache mir hier Unterdrückungslappen um die Birne. Also, ja, das wäre wahrscheinlich nötig. Aber ich könnte auch einen Wikingerhut aufsetzen und das würde mir deutlich besser gefallen. Ob du dann nach Valhalla kommst. War das jetzt eine Anspielung auf mein Gewicht? Dann flippe ich aber aus. Wieso? Nur du, so. Du meinst wegen deiner mächtigen Verwandten der Wale? Ja. Mach den Scheiß aus, bitte. Oh, komm schon, ich krieg Ohrenkrebs. Ja gut, dann machen wir weiter hier mit deiner Aufgabe. Ja, wenn du hier endlich mal... So, hier, das ist jetzt so eine Märchengeschichte. Das ist das 11. Wort. Ja, es war einmal ein König. Seine Reichtümer füllten viele Schatzkammern. In diesen Schatzkammern gab es alle Arten von Juwelen, Diamanten und Smaragden. Einzigartige Schätze gab es da, die noch verborgen waren. Und es waren da wundervolle Kunstwerke, die seine vielfältige Meisterschaft und Vollkommenheit offenbarten. Du machst mich fertig. Du machst mich echt fertig. Ich flippe aus. Das sind Wahlgesänge. Wie kann man sowas hören? Wie kann man sowas ernsthaft zum Entspannen anhören? Egal, mach mal weiter. Ja. Oh. Und auch seine Kenntnisse umfassten alle die staunenerregenden Wissenschaften. Darüber hinaus schloss sein Wissen auch noch unzählige schöne Künste ein. Es entspricht dem Geheimnis eines jeden Herrn in Schönheit und Vollkommenheit, dass er die Schönheit in seiner Vollkommenheit und die Vollkommenheit in seiner Schönheit betrachten möchte und möchte, dass sie von anderen betrachtet werde. Deshalb wollte auch dieser ruhmreiche König seine Messe eröffnen, um den Menschen den Glanz seines Reiches, seiner kostbaren Schätze, die Wunderwerke seiner Kunst und die bewunderungswürdigen Resultate seiner Wissenschaft an den Ständen dort vor Augen zu führen. Hier, guckt mich an, ich bin total geil. Guck mal, ich bin voll geil. Guck, guck doch. Guck, ich bin geil. Guck, was ich alles habe. Ja, danke, Claudia. So. In erster Hinsicht, damit er sie in eigener Person und mit den Augen des sachkundigen Fachmannes betrachte. Zum Zweiten, damit er sie mit den Augen der anderen sehe. Zu diesem Zweck begann er damit, ein riesengroßes, prachtvolles Schloss zu bauen. Auf meisterhafte Weise unterteilte er es durch Höfe und Säle, schmückte diese mit den Bla-Bla-Bla-Bla-Bla. Nachdem er das ganze Schloss mit wunderbaren und staunenswerten Werken Bla-Bla-Bla-Bla verteilte, seine Gnadengaben. In jeder Abteilung hatte er für die einzelnen Gruppen einen besonderen Tisch vorbereitet. Ja, er hatte ein öffentliches Fest mit einer derartigen Freigebigkeit und einem solchen künstlerischen Einfallsreichtum vorbereitet. Und auf den Tischen viele kostbare Geschenke verteilt, als ob mit jedem von ihnen 100 erlesene Kunstwerke Gestalt angenommen hätten. Dann lud er von allen Enden seines Reiches die Bewohner und Untertanen zu einer Besichtigung, einem Ausflug, einem Gastmahl ein. So, ja, dann hat er die also da eingeladen, die gucken sich das an. Und dann kommt es zu einer Audienz. Und siehe, es findet sich da für den Lehrer und Meister in jedem Teil des Schlosses ein Stellvertreter und Gehilfe. Er selbst aber nimmt den höchsten Platz innerhalb seiner Schüler ein und unterrichtet alle Besucher folgendermaßen. O ihr Leute, der König dieses Schlosses, welcher unser Herr ist, will sich euch dadurch bekannt machen, dass er euch diese Dinge hier zeigt und dieses Schloss aufbaute. Auch ihr sollt euch darum bemühen, ihn zu kennenzulernen und mit ihm auch richtig zu verstehen, bla bla bla. Dann sagt er noch ganz, ganz viel darüber, wie toll der König ist. Seine Worte sprach er und auch noch andere, wie sie ihm angehen. Daraufhin teilten sich die Ankommenden in zwei Gruppen auf. Die ersten sagen, oh, super, hör mal. Und die zweiten sagen, was aber die zweite Gruppe betrifft, so waren sie in ihrer Gesinnung verdorben und hatten ihr Mitgefühl verloren. In den Fesseln ihrer Begierden hatten sie, als sie in das Schloss eintraten, für nichts anderes mehr Interesse als für die köstlichen Speisen. Ich kann das hier so ein bisschen nachvollziehen. Was? Das mit den köstlichen Speisen. Ja. Sie hatten vor all der Schönheit die Augen geschlossen, bla bla bla, wollen nur was essen, bla bla bla. Essen, essen, essen. Die Gäste und Besucher versetzten sie in große Unruhe und begingen Unverschämtheiten entgegen den Anweisungen des Schlossherrn. Da nahmen sie die Soldaten des Schlossherrn und warfen sie ins Gefängnis, wie es derart Sittenlosen gebührt. Ich glaube, damit sind Ungläubige gemeint. Wahrscheinlich. Würde ich sagen. In Saudi-Arabien ist man ja als Atheist jetzt schließlich Terrorist. Ja, das stimmt. Oh, Freud, der du mit mir zusammen diese Geschichte gehört hast. Sicherlich hast du verstanden, dass dieser ruhmreiche König dieses Schloss mit den oben erwähnten Absichten gebaut hat. Die Durchführung seines Planes aber ist von zwei Dingen abhängig. Oh Gott, ey, ich kann das nicht ertragen. Die Säle des Schlosses aber sind die 18.000 Welten, die er für sich auf ihre Art geschmückt und gestaltet hat. 18.000. Oh Gott. Ja, bla bla bla. Allah ist groß und nur von dir bitten wir Hilfe. Es ist so, wie Allah wollte. Du hast sie gesegnet. Oh Gott, gesegnet seist du. Wir glauben, komm zu eurem Heil. Wir hören und gehorchen. Okay, ja, das war's. Ja, also diese ganze Geschichte, irgendwie interessiert mich das nicht. Hier, das war's jetzt. Ja, jetzt müssen wir vielleicht einfach mal nochmal das Ende Es gibt kein Ende. Doch, das geht ja zu Ende, das Werk. Also. Oh, meine Seele. Ich fand die Zirkusmusik besser. Kannst du wieder die Zirkusmusik machen? Da also dein Leben auf solche erhabene Ziele gerichtet ist. Oh bitte, ich ertrag das nicht. Und solche wertvollen Schätze in sich enthält, ist es dann etwa sinnvoll und einsichtig, wenn du es für vergängliche egoistische Vergnügungen und für vorübergehende irdische Genüsse ausgibst und es so verlierst? Wenn du es nicht verlieren möchtest, so überdenke die in dem vorigen Gleichnis aufgezeigten Wahrheiten und den Schwur zu Anfang der folgenden Sure, der das beschwörende Gegenstück dazu ist, und handle danach. Jetzt musst du die Sure vorlesen. Mach ich ja. Boah, ey, du machst mich wahnsinnig. Ich wette, das läuft heute noch den ganzen Abend. Wenn wir ins Bett gehen. Dann? Läuft das. So als Scharfmacher. Ich glaube, das wollten die Leser und Hörer nicht wissen. Tja, zu spät jetzt. Es ist gesagt und niemand und nichts auf der ganzen Welt kann es jemals wieder zurückholen. Ja. Also ich übersetze das mal kurz. Bei der Sonne und ihrem Strahlenglanz und bei dem Mond! Franziska! Franziska, komm schnell her! Das musst du sehen! Das musst du sehen! Großvater! Ich habe den Mond verdunkelt! Ich finde das schon ein bisschen sexy, wenn du so sprichst. Ja, kann ich verstehen. Auf jeden Fall bei dem Mond, der, welcher ihr verdunkelt wurde, folgt. Und bei dem Tage, an denen sie blutet. Nein, wenn er sie Dr. Kurz! In ihrer Pracht zeigt. Und bei der Nacht, die sie bedeckt. Und bei dem Himmel und dem, welcher ihn baute, und bei der Erde und dem, welcher sie ausbreitete, und bei der Seele, die ich habe gar keine, welche sie bildete, und ihre die Neigungen und Schlechtigkeiten, bla bla bla, Elend, so Sünden begräbt. Und dann nochmal. Oh. Denkst du? Oh. Und das Ganze endet, also das hier heißt im Grunde genommen sowas wie: Oh Gott, gieße deinen Frieden und Segen aus über der Sonne, am Himmel, deine Blöde, Mond, Sternenkreis, Propheten, Familie, Jünger, Sterne, Hund, Katze, Maus, Pimmel, Pansen, Nieren, irgendwas. Armin, Armin, Armin. Was hat denn der arme Armin damit zu tun? Ja, das weiß man gar nicht so genau. Okay, und das resignative Fazit: Unser heutiges Weltbild richtet sich gewöhnlich nach den Dingen, die wir mit unseren 5 Sinnen wahrnehmen können. Das stimmt. Über sie wissen wir nun schon so ungeheuer viel, dass wir kaum imstande sind, dieses Wissen zu ordnen. Wissenschaftler, die sich mit den Grenzbereichen der Physik beschäftigen, haben schon längst erkannt, dass man erst zur Ebene der Metaphysik hinüberwechseln muss, um die Zusammenhänge des Universums verstehen zu können. Alle Wissenschaftler. Ende. Ja, das war ja interessant. Das kann man zusammenfassen mit Metaphysik am Arsch. Man kann das auch zusammenfassen damit, Moment. Ja, der spontane Moment ist sehr vorbei. Man kann es damit zusammenfassen? Du musst den Sound anmachen! Ja, ein schöner Erfolg von Claudia Graner. Erstmal wieder. Mach den scheiß Sound an. Sie wollte das hier sagen in ihrem linkischen Versuch. Hallo, ich bin lustig? Ja, deswegen lachen die Leute auch über dich. Die lachen mit dir, nicht über dich. Ich bin so lustig. So lustig bin ich. So, zum Glück ist das jetzt geschafft, dieser Mist. Das fliegt als nächstes in die Tonne. Ja. Und ich hoffe, wir können es auch anzünden, dass sich die armen Bakterien und sonstigen Bodenbewohner, die das zu neuem Humus umzusetzen haben werden, nicht totkotzen. Humus ist übrigens relativ lecker, aber eben der aus Kichererbsen. Ich finde das sehr gut. Ah, das ist ja eine rührende Geschichte. Merkt man, dass ich Hunger habe? Ich habe Hunger. Ja, bleibt noch das Fundstück der Woche. Ich bin ja beim Metalstück hast du keine Wahl. Es gibt nur eins, das du nehmen musst, das einfach perfekt zum heutigen Tag passt. Da wirst du mir zustimmen. Ich hätte jetzt eigentlich was mit langen Schiffen genommen. Das passt heute nicht. Kannst du beim nächsten Mal machen. Aber heute muss es Nile Kaffir sein. Das gibt also, kein anderes passendes Stück. Dann suchst du heute das Mittelstück. Gut, dann machen wir es so, und weil ich mach das nächstes Mal. Alle werden mir zustimmen, dass das das Richtige ist. Mhm. Beim nächsten Mal, genau das können wir auch noch erwähnen, bevor wir zum Fundstück kommen, soll es um Steine und Anthroposophie und diesen ganzen unsäglichen Kappes gehen. Mhm. Da passen die Langschiffe auch nicht, aber dann ist es egal. Ja, aber das sind die Langschiffe. Richtig. Ist besser. So, jetzt zum Fundstück noch. Ach, komm schon. Oder was? Nicht? Was willst du noch? Ich will, dass du nicht schon wieder diesen scheiß Sound anmachst. Welchen Sound? Dein Islamic Call to Prayer Sound. Du meinst den? Möchtest du mich quälen? Es ist deine Aufgabe auf dieser Erde, mich zu quälen. Ja, sicher. Ich bin, du bist ungläubig. Ich bin ein Beamter vom Scheitern. Und ich bin hier, um dich zu läutern. Ach so. Komm ja. Doch mal in unser kosmisches Schloss. Komisches Schloss. Ja. Kosmisches Schloss. Danke, das hat nicht funktioniert. Es funktioniert nicht. Jetzt schon? Nein. Jetzt? Nee. Jetzt? Nein. Jetzt? Nein. Blöd. Ja, also dann zum Fundstück. Ja, unser Fundstück der Woche geht heute auf meinen großartigen Vorschlag zurück, doch einfach mal Orgon bei Google einzugeben. Und wir haben jetzt den Profi für Orgonit gefunden und das ist der Verein zur Förderung des energetischen Wohlbefindens e.V. Ja, der hat eine eigene Homepage, der VZFDEW e.V. Und der Verein, das lese ich jetzt vor, versteht sich als Organisation zur Aufklärung seiner Mitglieder über die Gefahren von Elektrosmog, Mobilfunkstrahlung und pathogenen Störzonen und den Schutzmöglichkeiten von Mensch und Natur gegen die negativen Strahlungseinflüsse. Wir alle wissen, da hilft nur eins, nämlich Orgon. Ja, www.vzfdew.de, da kann man sich da umtun. Was erwähntest du bereits? Nein, ich habe nur die Abkürzung genannt, das ist auch die Homepage. Ja, beschäftigen wir uns doch mal einen Moment damit, was Orgonit eigentlich ist. Das Ganze ist in Bergkirchen. In Bayern. Ja, und auf dieser Homepage findet man also die Beschreibung des Vereins, dann unsere Ziele, Orgonit, Kontakt, Partnerseite, Spendenkonto, Impressum. Das heißt, was ist denn die Partnerseite? Die Ziele ist... schnell zusammengefasst, Beratung vor dem Kauf von elektrischen Geräten, Durchführung von Informationsveranstaltungen, Aufklärung über Zusammenhänge, um das Bewusstsein für das energetische Wohlbefinden zu schulen. Ist besser. So. Hier, Partnerseite, mach mal schnell die Partnerseite. Nur einfach so als Spaß. Ja, der Achso. Orgonit Shop natürlich. Ah ja. Da gucken wir gleich mal drauf. Jetzt gucken wir erstmal, was ist Orgonit überhaupt hier? Wenn man auf Orgonit drückt, kommt man zur Orgonit-Unterseite. Da gibt es auch PDFs zu begucken. Ja, ich will aber Orgonit-Geschichte eigentlich gerne haben. So. Orgonit und was in Bayern damit geschehen ist. Wir befinden uns im Jahre 2011, Sternchen, falls diese Zeitrechnung stimmt, was inzwischen eher zweifelhaft ist. Ganz Deutschland wird von der Besatzungsmacht verstrahlt. Ganz Deutschland? Nein, einige unbeugsame Bayern hören nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Die Wortfolge dieser Einleitung ist angelehnt und viele noch bekannt. Ja gut, Asterix, Obelix, das interessiert uns nicht. So, die Gallia. Wieso hast du das jetzt weggemacht? Willst du das jetzt alles vorlesen oder was? Ich will jetzt das Wichtigste darauf vorlesen. Ich will ja wissen, wie das jetzt hier Hinkelsteine, Halbedelsteine. Das hat 7 Seiten, das kann man nicht machen. Ja, aber ich will wissen, wie jetzt was Orgonit ist. Ja, das steht doch hier. Produktinfo. Die Geschichte interessiert doch die Orgonitfrau. Ja, das. Ja, hier, du kannst hier was kaufen. Crazy Lace Ashat fördert beispielsweise Kreativität und regt die Fantasie an. Landschaftsjaspis ist der Stein der Künstler. Und Sardonyx. Der stärkt das Immunsystem auch. Schneequarz hilft uns, die innere Stimme besser wahrnehmen zu können. Sind auch relativ günstig, nur 60 Euro das Stück. Ja, da steht nicht, wie viel die wiegen, ne? Doch, nee. 1 Kilo. Ah, ja, ausgewählte Heilsteine. Dreamweaver für regenerativen Schlaf. Da gibt es auch den guten alten Dumm-O-R-Thiorit. Hilft auch mal Nein zu sagen, von inneren Abhängigkeiten loszulassen. Sehr schön, ja, okay, aber das hier... Oh, der Guardian Angel, der kostet allerdings auch 79, nicht nur 59. Man muss allerdings sagen, da... Da sind 2 Lapislazuli drin. 3, ein Türkis, ein Lepidolit, ein schwarzer Turmalin, ein Zigolyt. Das ist der Schutzengel, der vor zahlreichen negativen Energien schützt. Bin ich blind? Wo steht denn Zigolyt? Oh, das muss ich mir wohl ausgedacht haben. Ist das ein Witz? Ich habe ihn nicht verstanden. Das ist eine Tautologie. Ich verstehe das nicht. Auch das ist eine Tautologie. So, geh mal zurück hier. Zurück, das ist der Pfeil zurück. Wohin zurück? Auf die Seite. So, ich wollte nämlich noch auf Expeditionsberichte, das klingt irgendwie witzig. Tourbericht unserer Orgonit-Expedition. Oh. Bring back the rain to Spain. Ah, guck mal, die wollen den Regen nach Spanien zurückbringen mit dem Orgon. Das ist ja cool. Ja, das... Hier, da steht doch was. Hier, hoch, hoch, hoch, hoch. Ach, das ist doch alles Mist hier. Cloudbuster, Orgonauten, das ist alles unlesbar. Unser Orgonautenmobil, irgend so eine schangelige VW-Bus. Aber guck mal, der Himmel über unserem Orgonautenmobil war aber immer blau und das Wolkenloch folgte uns stetig. Ja, das kann kein Zufall gewesen sein. Ja, natürlich. Also gehen wir noch zu dem Shop da, den die... Genau, wir haben hier die Orgonit-Pyramiden, die hätten wir gerne. Die wurden liebevoll in mehreren Arbeitsschritten gefertigt, sind vielseitig einsetzbar und schaffen ein homogenes Energiefeld. Also diesen Shop für die Leute, die sich das jetzt alles sofort kaufen wollen, erreicht man über die Seite von den Spinnern da. Genau. Die machen das entstörende Feld harmonisiert Elektrosmog, natürlich, geopathogene Störzonen und Wasseradern, Mobilfunkstrahlen und andere Störfelder. Ja, hier... Oh, jetzt kommen die physikalischen Buzzwords. Durch die Beigabe von schwarzem Turmalin, welcher pyroelektrisch-elektromagnetische Felder in Wärme umwandelt. Das ist der inverse Piezo-Effekt. Piezo, bitte. Piezo. Piezo. Piezo. Piezo. Piezo. Piezo. Piezo. Piezo. Pizza. Piazza. Und die Formengeometrie arbeiten die Pyramiden übrigens sogar noch stärker und effektiver als unsere Standard-HHG-Generatoren. Als Highlight wird noch flüssiges kolloidales Gold, Silber und Germanium ins Herz der Pyramiden gemischt, um die Schwingung nochmals zu erhöhen und zu optimieren. Ich rate mal kurz. Übrigens gilt nicht für Basic. Das sind keine kolloidalen Gold-Silber-Dinger, sondern das ist einfach so Flitterzeug, das ich mir früher als Karnevalsglitzer ins Gesicht Die Frage ist, ob an der Stelle dann wirklich Betrug wäre, wenn man also da kein Germanium oder Gold oder sowas drin findet. Mhm. Hier, was ist denn Personal Design Orgonit? Ich will nur sagen, die Orgonit-Pyramide Jaspis kostet 150 Öcken, ist als Blitzableiter geeignet, steht da. Rosenquarz auch 150, würde fürs Einfühlungsvermögen. Der Untersberg Spirit mit Venusblume kostet allerdings 170 Euro. Das ist allerdings auch die feistere Version. Die einmaligen Schwingungen vom Untersberg. Von Kraftorten und Heilquellen. Ich weiß aber bis heute nicht, was Orgonit denn nun sein soll. Ja, das weiß ich auch nicht. Guck mal, was ist denn ein Orgon-Generator? Wenn der Orgon generiert, dann steht da ja vielleicht auch, was Orgon ist. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Es wurde nicht gesagt. Hier, die erschaffen ein homogenes Energiefeld. Oh, ein Ladies First. Der sieht auch so ein bisschen aus wie eine Penisspitze. Mhm, die sehen alle aus. Ach, geil, das stimmt sogar. Enthält die spezielle Steinkombination für die, Anführungszeichen, Bedürfnisse, Anführungszeichen, der Frau. Ja, was heißt Bedürfnisse? Das kann ja auch kuscheln sein oder Schokolade. Ja, mit einem Stein kuscheln, sehr wahrscheinlich. Das erfüllt doch nur deine Wünsche oder entstört irgendwas. Mann, du musst dich echt mal ein bisschen mehr damit beschäftigen. Ja, du musst mal der Realität ins Auge sehen. So, und wie funktioniert denn so ein Cloudbuster? Oder eigentlich wollte ich ja wissen, was ein Personal Design Orgonit ist. Ja, das... weiß man nicht. Das können wir noch schnell gucken und dann machen wir Ende für heute. Was? Personal Design Orgonit. Einige Kunden bevorzugen eigene Firmenlogos. PDO ist übrigens die Abkürzung. Okay. Auch als persönliche Geschenke für Geburtszeit, Hochzeit, Taufe. Also wenn wir heiraten, dann schenkt uns bitte alle einen persönlichen Personal Design Orgonit. PDO bitte. Ja, zeig mal, wie die aussehen. Also dadurch, dass die da jetzt irgendwas reingekrickelt haben, kostet der 25% mehr als der Rest. Ja, hässlicher Kitschkackhaufen. Aber wirklich, das ist richtig hässlich. Ich meine, ich stehe ja normalerweise auf kitschige Dinge, das muss ich zugeben. Auch für die speziellen Bedürfnisse der Frau? Ja, auch dafür. Aber das ist tatsächlich sogar mir zu kitschig. Okay, das ist schon relativ kitschig. Mhm. Ja, also ich kann nur vermuten, dass Orgonit irgend so ein... Oh, Sternzeichen Orgonit gibt es übrigens auch. Es gibt das Sternzeichen Orgonit? Ja, ich kann einfach nur annehmen, dass... Orgon Wikipedia. Ah. Ja, aber das... Da steht doch, was das ist. Da steht Orgon, aber nicht, was Orgonit ist. Das ist der Stein, der Orgonstein. Das steht da aber nirgendwo. Ja, aber das ist doch normal. Das Arsenit ist ja auch hier so eine... Aha, das ist eine Energie von Wilhelm Reich, postuliert und zunächst biologisch, später als primordial kosmisch charakterisiert. Ja. Super. Der Typ ist Psychiater, Psychoanalytiker, Sexualforscher und Soziologe. Gewesen. Aha. Seine parallel dazu durchgeführte Bion-Forschung führte zur Entdeckung der Orgonenergie, deren Existenz durch die akademische Wissenschaft nicht bestätigt wurde. Wer hätte das gedacht? Gut. Schicht. Ah, ja, das war sehr schön. Wir danken fürs Zuhören. Jetzt folgt noch auf besonderen Wunsch eines einzelnen Herrn der Death Metal der Woche oder Metal der Woche. Das ist, wie mir jeder Mensch zustimmen wird. Oh, das macht einen ja mürbe. Das stimmt. Das Einzige, was thematisch zu diesem grauenvollen, furchtbar, grauenhaften Gekrickel passt. Ja, gut. Wir können das jetzt wegschmeißen, feiern noch eine Party voller Sünden und allem, was der Allah nicht erlaubt. Ja. Und wünschen euch noch einen wunderschönen Tag, Abend oder zu welcher Jahreszeit und Tageszeit und alles, ihr das jetzt auch immer hört. Einschließlich eines charmanten Nachmittags. So ist es. Tschüss.